Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Heike Geiter. Schnee. Deinem Blick, dem bin ich ferngeblieben. All meine Worte finden den Weg nicht zu dir. Die Sehnsucht hat sich in diese Wände geschrieben. Vor dem Fenster fällt leise der Schnee und ich friere. Deinen Worten, ich bin ihnen ferngeblieben, all mein Mut verfing sich in diesen Räumen hier. Die Wände schreien, ich fühle mich getrieben, vor den Fenstern der Schnee, ich wär so gern bei dir. Deinen Berührungen, ich bin ihnen ferngeblieben, all mein Sehnen, die Angst verschließt jede Tür. Die Liebe, sie lügt, sie lässt keinen Raum, uns zu lieben. Auf mein Herz fällt leise der Schnee, und du bist nicht hier. Besonderer Einstieg in diese Ausgabe von Gita X nach dem Gedicht Schnee von Heike Geiter, Johann Brutensen, der Sohn von Thomas Brutensen, ein einfaches Klavierstück Nummer 4, Klarheit. Und schnell weiter mit Pentatonix. Sie machen sich an Tschaikowski. Wunderschön.

großer Sound in Guitar X, der Sound of Music Laibach aus Serbien. Das ist Radio Marabu Guitar X, die beste neue Musik der Woche. Marcel Fischer am Mikrofon und wir haben die neue Single von Sway, die dritte aus ihrem aktuellen Album, auch wieder gut, Wasteland. Yeah. feet. Always alone. And far from help. And the night was closing in. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Jones und Frank Turner. Put on your brave face, honey, your brave face, honey, and get ready for the end of the world. Put on your best clothes, take a deep breath, don't bury your head, and draw yourself up tall. It might hurt a bit, but don't you forget that this too shall pass if we survive. So put on your brave face, honey, and we'll make it to the other side. Make me a promise that when the world your brave face makes me a braver man. Put on your brave face, honey, your brave face. It's funny how fear can bring your focus and tide. Don't be ashamed, we all shoulder some blame for the way that nothing ever really turned out right. The world is a mess now, baby, it's best now if we start again with new visions in mind. So put on your brave face, honey, and we'll make it to the other side. If we have to do this, let's do it smiling. Beggars.

9 think we've run out of time. It's the last minute. I can't breathe, thinking that this is goodbye. Helen Jane McKellar in der nächsten halben Stunde im großen Interview Judith Holofernes. Außerdem Julia Reinhardt mit der Klassik und gleich wird gejatzt. Ein Schauspieler jatzt seit vielen Jahren. Jeff Goldblum, wir kennen ihn aus Jurassic Park. Auf Kurzwelle 6150 über Europa 24. Eigentlich bin ich ja kein Weihnachtsmann, aber weihnachtliche Grüße zu versenden ist doch was Schönes, oder? Und wenn die Geschenke dann noch so sind, dass sie auch noch genau dort landen, wo sie hingehören, das ist ja das Allergrößte. Von mir auf alle Fälle ein Geschenk, ja, in Form eines Liedes. Und es soll irgendwann. Bald wird Weihnachten sein. Am Sonntag, den 16. Dezember um 20 Uhr in der Wabe Berlin zum 34. Mal. Ohne Unterbrechung, das Wabe-Konzert. Kartenkauf 030 90295 3850. Hallo, hier ist Jürgen Walter auf Radio Marabu, Europas alternative Musik. Neue Musik, immer zuerst auf Marabu. Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no use, no, no. What's the use in jiving? What's the use in jiving? Straighten up and straighten up, yeah. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your soul is so touching, but it sounds just like lies." Straighten up and fly right. Straighten up and stay right, yeah, yeah, yeah. Straighten up and ooh, ooh, fly yeah. Right. Cool down, Papa, don't you blow your top. But it sounds just like bull. Straighten up and fly right, yeah, yeah. Straighten up and and stay right. Oh, oh, oh, oh. Straight up and fly right. Do, do, do, do, do. Down, Papa, don't you go do, in town. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus am Weihnachtsbaum der Philharmonische Kinderchor Dresden, erschienen bei Sony Classical am 23. November 2018. Der Philharmonische Kinderchor Dresden ist einer der bekanntesten Kinderchöre Deutschlands. Auf seinem aktuellen Album präsentiert er ein abwechslungsreiches Repertoire. Stimmungsvolle klassische deutsche Weihnachtslieder wie Am Weihnachtsbaum, O Tannenbaum oder Es ist ein Rosenentsprung. Aber auch englische Klassiker wie Carol of the Bells oder eines der beliebtesten schwedischen Weihnachtslieder finden wir auf der Platte. Der Kinderchor wird bei traditionellen Weihnachtsliedern wie Sind die Lichter angezündet, Maria Wiegenlied oder auch Herbei, o ihr Gläubigen, von Mitgliedern der Dresdner Philharmonie begleitet. Maria sitzt am großen Grab und wiegt ihr Jesus Kind. Es erklingen ferner fröhliche Weihnachtsmelodien, die süßer die Glocken nie klingen, mit den Chorsängern und der fantastischen Orgel des neuen Kulturpalastes Dresden, in welchem auch die Aufnahmen entstanden sind. Der Kinderchor Dresden verdankt seine Gründung einer Initiative des damaligen Chefdirigenten der Dresdner Philharmonie, Kurt Masur, im Jahre 1967. Er blickt damit auf eine über 50-jährige Geschichte zurück. Heute zählt der Philharmonische Kinderchor Dresden zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderchören Deutschlands. Unterstützt wird die kontinuierliche professionelle Arbeit mit den Kindern durch die enge Zusammenarbeit mit der Dresdner Philharmonie. Das vielfältige musikalische Spektrum reicht von der Renaissance bis zu Werken des 21. Jahrhunderts und wird immer wieder auch in gemeinsamen Konzerten präsentiert. Aktuell singen rund 140 Kinder in den verschiedenen Formationen des Chores, der seit 2012 von Chordirektor Professor Gunther Berger geleitet wird. Das traditionelle Weihnachtskonzert des Philharmonischen Kinderchores erwartet Kinder und Familien auch in diesem Jahr wieder im Kulturpalast, das wegen der großen Nachfrage an zwei Tagen stattfindet. Beide Konzerte sind bereits ausverkauft. Klassiker unter den Weihnachtsliedern hört man dann live und auch die große Konzertorgel kommt zum Einsatz. Die vorliegende CD bietet sicherlich ein gutes Pendant zu den Live-Auftritten. Thank you. Freund von Radio Marabu, Thomas Rittmeier. Wir kennen ihn von der Berührt-Band. Das ist er mit seiner neuen Band Friends of Music, Romantic Christmas. Und romantisch jetzt auch Dirk Michaelis, Ich möchte mir gehören. Ich möchte mir gehören, als ob das leicht zu machen wär, wie der Mars und das Meer auf die eigene Stimme hören. Mir gehören möchte mir gehören, einmal ganz in mir selber ruhen. Es soll mich einmal niemand stören, den eigenen Herzgesang zu hören. Mir gehören. Ich möchte mir gehören, und das mal nicht in Frage stellen. Für eine kleine Ewigkeit und kein falsches Wort darf stören. Mir gehören. Auf Radio Marabu, gute tolle Fairness, hallo. Hallo. Ich freue mich, wir treffen uns in Jena und da haben wir uns vor fast 20 Jahren schon mal getroffen. Das war ganz am Anfang mit Wir sind Helden. Ja, das ist auf jeden Fall 20 Jahre her, oder? 2002 muss es gewesen sein. Ja. Also die erste EP. Ich weiß gar nicht, in welchem Raum wir hier saßen. Jetzt ist der Raum bis unter die Decke vollgeschmiert. Also falls es derselbe Raum war, waren viele Künstler nach uns hier. Das auf jeden Fall, aber so mit vielen Sachen vollgetaggt war der immer schon. Wir stehen da bestimmt auch irgendwo dazwischen. Und du warst auch schon einige Male in Jena mit Wir sind Helden und natürlich auch Solo. Jetzt gibt es die aktuelle Solo-Tournee, die läuft. Wie läuft sie denn? Es macht total Spaß. Also es ist heute ja erst der dritte Abend und wir haben, das ist die dritte Tour zur Platte. Die Platte ist schon anderthalb Jahre alt und wir haben irgendwie nochmal so einen Schub gekriegt und ganz, ganz viel neu gemacht. Also wir spielen 7 Songs, die wir auf der letzten Tour nicht gespielt haben. Und wir haben eine neue Keyboarderin dabei, die ganz wunderschön singt. Das ist die, die man im Hintergrund wahrscheinlich hört. Ich hoffe es. Also, ja, es macht großen Spaß. Also wir haben, ich spiele ja immer auch ein paar Heldensongs. Da haben wir jetzt andere als bei der letzten Tour. Und es macht wahnsinnig Spaß. Von welchen Alben? Vom letzten zum Beispiel? Das habe ich sehr gemocht. Warte mal. Nee, vom letzten haben wir bei der letzten Tour was gespielt und jetzt spielen wir, glaube ich, eins von der Konkurrenz, eins von hier an blind und eins von der Reklamation. Die aktuelle Single heißt Sarah sag was, das ist ein wunderschönes Lied, eigentlich meine Lieblings-Solo-Single von dir. Bislang läuft auf Radio Marabu rauf und runter auch noch ein paar Worte, dann sag ich mal zu Sarah sag was, Judith sag was. Sarah sag was ist ein Lied, das habe ich parallel auf Englisch und auf Deutsch geschrieben. Und ich hatte eigentlich eine Männerstimme im Kopf. Und zwar eigentlich habe ich beim Schreiben gedacht, ich bin James Taylor. Das denke ich öfter mal. Oh, Fire and Rain. Ja, genau. Das habe ich so gedacht. Liebe ihn, toll. Und dann habe ich den in so eine Songwriting-Session eingebracht mit meinem Freund Taitur von den Färöer-Inseln. Und der singt auf Englisch. Und der hat den dann so wunderschön gesungen auf Englisch und hat ihn auch auf seine Platte gemacht. Und jetzt, ganz spät, also mit sozusagen 2 Jahren mindestens Verspätung, habe ich irgendwie gedacht, ich will die deutsche Version doch auch noch selber machen. Und so ist sie jetzt erschienen als Single, begleitend zur Tour. Und wie gesagt, wunderschön, wir spielen sie auch gleich nochmal hier auf Radio Marabu. Es gibt noch natürlich ein paar andere Fragen, die ich Judith Holofernes fragen muss. Wir sind Helden. Ja, bitte. Gibt es die irgendwann mal wieder? Vielleicht zum 25. Jubiläum? Vielleicht. Also es ist nicht weniger wahrscheinlich oder unwahrscheinlich als zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört haben. Wir mögen uns alle noch, wir finden die Musik alle noch toll. Aber die Situation ist auch nicht wirklich anders, als sie damals war. Also wir wohnen in drei verschiedenen Städten. Das war immer schon so, ne? Wir haben von Anfang an in drei verschiedenen Städten gewohnt, was definitiv eine Sollbruchstelle war, was man ohne Kinder und ohne irgendwie nennenswertes Zuhauseleben machen kann, aber nicht, wenn alle Parteien irgendwie Schulkinder haben. Das war wirklich die Hölle teilweise, ne? Wo von jedem Videodreh muss irgendjemand um 5 nach Hause und so. Also war wirklich sehr, sehr schwer zu machen. Und dazu kommt natürlich, dass die Sachen, die wir alle jetzt machen, ja auch sich inzwischen längst nicht mehr nach Pausenclownerei anfühlen. Ich habe mir eine Band aufgebaut, ne, mit 6 Leuten auf der Bühne. Da steckt unheimlich viel Liebe drin. Was macht man dann damit, mit dem Neuen, was man macht? Die Helden würden das ja wie so eine Dampfwalze wahrscheinlich alles platt machen. Also wir sind alle sehr glücklich mit dem, was wir jetzt machen. Es gibt natürlich auch so ein anderes Argument. Die Helden haben 4 Langspielplatten gemacht. Die 4. fand ich nochmal ausgesprochen gut. Also auf jeden Fall besser als der Vorgänger. Das ist ein bisschen wie bei Police, ne? Dann 20 Jahre später noch ein Album nachzuschieben, was dann vielleicht nicht so richtig gelungen wäre. So ist es natürlich zumindest von der Diskografie auch was Reizvolles. Also ich finde auch, dass wir gut abgegangen sind. Abgeliefert. Meine Lieblingsplatten sind tatsächlich die 1. und die 2. Ja, gehe ich mit. Absolut. Also ich liebe die bringen mich nach Hause, auch wenn die sehr dunkel ist und sehr Indie und vielleicht ein bisschen durch den etwas akustischeren Sound so, ne, ist das vielleicht ein bisschen ein Vorbote auch gewesen von dem, was ich jetzt mache. Ich mag die sehr. Anderes Thema, Familie. Familie, die Familie ist zu Hause und kommt teilweise mit auf Tour und das ist natürlich sehr viel komfortabler beziehungsweise machbarer, als es das früher war. Das Retten der Welt? Das Retten der Welt? Na, du warst ja immer engagiert. Ich glaube tatsächlich inzwischen, dass das Retten der Welt oder dass es der wichtigste Punkt, um die Welt zu retten, ist eigentlich an der eigenen Angst zu arbeiten und überhaupt an Ängsten und Leuten Angst zu nehmen. Also ich glaube, dass eigentlich alles Übel der Welt aus Angst und Ablehnung entsteht und bei Angst ist Hass nicht weit und Ausgrenzung nicht weit, aber auch übermäßiger Konsum hat mit Ängsten zu tun, dass man sich sicher und satt und rund konsumiert und da hängt wieder alles Übel dran, was mit Umwelt und Klimawandel und so weiter zu tun hat. Also für mich ist im Moment Angst eigentlich das Wurzelthema und das ist ganz viel auf der Platte auch. Auch Angst der Menschen untereinander, also dass die Menschen die Angst untereinander abbauen, um auch miteinander dann die Welt retten zu können, sozusagen, weil ich meine, 5 nach 12 ist es ja fast. Genau, also ich glaube, ich interessiere mich immer für die Punkte, wo ich das Gefühl habe, dass so ein Kreislauf entsteht von Leuten, die von Angst profitieren. Und ne, warum tun sich nicht mehr Leute zusammen, um das Thema zu entschärfen? Warum wird es immer so angeheizt? Weil es einfach unheimlich viele Berufe gibt, die davon profitieren. Ne? Also in den Medien natürlich, aber auch eben Leute, die was zu verkaufen haben und deren ganzer Berufsstand davon abhängt, dass die Leute nicht einfach zufrieden sind und genug haben. Die Medien hast du gerade angesprochen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich seit 20 Jahren kein kommerzielles Fernsehen mehr schaue und habe aber natürlich mal Judith Holofernes eingegeben heute, bevor ich hierher komme, damit ich noch grob Bescheid weiß. Du hast in diesem Jahr in einer Fernsehsendung mitgemacht. Ja, das war ganz wunderschön. Ich war dabei bei Sing meinen Song. Und tatsächlich hatte ich da auch eher, sagen wir mal, Berührungsängste, bevor ich die Sendung gesehen hatte. Und als ich angefragt wurde, da war ich gerade krank und konnte mir so am Stück eine komplette Staffel reinpfeifen. Und dann habe ich rückwärts alle Staffeln geguckt, bis zur 1. komplett, weil es mir so Spaß gemacht hat. Das ist so eine schöne Sendung und es gibt eigentlich glaube ich, keine andere Sendung im Fernsehen, wo man mit seiner Musik oder überhaupt mit Musik so auftreten kann, ne? Also wo es so sehr um Musik geht. Und wessen Songs hast du gesungen? Von allen anderen, die da dabei waren. Das ist der Witz, ne? Eigentlich ist es wie ein groß angelegtes Gesellschaftsspiel. Also du sitzt da zu 7 und jeder muss von jedem anderen einen Song singen. Und es ist sehr frei. Du kannst dir aus ganz, ganz vielen Songs einen aussuchen. Und das war total spannend. Da war Mary Rose dabei, also eine Das wollte ich gerade fragen. Die habe ich nämlich dann auch gelesen, als ich gelesen habe. Die hat ja in ihren frühen Jahren einige gute Chansons gemacht. Genau, die hat, also da habe ich mir dann natürlich zum Beispiel so einen richtigen 60er-Jahre-Schlager ausgesucht und den sehr punkig gemacht. Dann war Ray Garvey dabei, von dem habe ich einen Song übersetzt, den auf Deutsch gemacht. Mark Forster war dabei, von dem habe ich eine wunderschöne Ballade gemacht. Also man, ne, man kann sich da dann was aussuchen, womit man in Verbindung geht, und das macht total Spaß, ist sehr spielerisch und lustig. Aber du fängst jetzt nicht an, in der Kochshow mitzumachen? Ich fange nicht an, in der Kochshow mitzumachen, aber wahrscheinlich mache ich ein Coveralbum. Oh, das ist schön. Was für Songs werden drauf sein? Also das ist ein schwieriges Unterfangen, weil es sind alles Übersetzungen. Ich habe den ganzen Schrank voll mit übersetzten Lieblingssongs, und die gehen von bis, also da ist Jacques Brel dabei, aber auch die Buzzcocks und Blondie und Deus. Und also es ist sehr, sehr breit. Und Dolly Parton. Und das wird nicht einfach mit den Rechten. Das ist ein Mammutprojekt. Und da man ja heutzutage eigentlich nicht mehr relevant Platten verkauft, sondern höchstens noch von GEMA irgendwie überlebt, ist es eigentlich eine totale Schnapsidee, weil man da ja noch nicht mal Urheberrechte dann dran hat. Ne? Also selbst wenn man einen neuen Text macht, kriegt man wirklich nur sehr, sehr, sehr wenig von den, ne, von den Rechten einfach ab. Das heißt, keiner, der mit mir arbeitet, findet, dass das so eine richtig tolle Idee ist. Aber ich will es sehr gern machen. Ich fände es auch sehr schön, wenn man nicht so die typischen Songs covert und Jacques Brel. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Da werden wir bald wieder zusammenhocken und ein Interview machen. Ja. Ich bin mal gespannt. Jetzt spielen wir Sarah Sag was. Ist noch irgendetwas, was ich dich fragen muss? Möchtest du noch was sagen? Nein, Sarah soll jetzt was sagen. So weit weg, weiter als es auf der Karte erschien. Du läufst hin und her mit dem Telefon. Sarah, wo willst du denn hin? Du sagst, du fühlst dich unwohl zwischen Wildschwein und Zahnarztfrau. Aber Sarah, wir können noch zurück in die Stadt. Ich fang heute noch an, nach was zu schauen. Komm heute noch zurück. Wenn du willst, nehm ich mir ein Mietwagen. Mit ein bisschen Glück bin ich schon abends zu Hause. Sarah, sag was, willst du das, sag was? Sarah, sag was, willst du das, sag was? Sarah, sag was, willst du das, sag was? Sarah, sag was, willst du das? Das immer so gut. Auf die Ferne wart ihr euch immer so nah. Du warst dabei, war ja immer, was ihm so einfiel. Wenn er wirr war, warst du immer so klar. Du sagst, du fühlst dich einsam zwischen Waschbären und Zahnarztfrau. Er sagt, Sarah, du könntest doch wieder studieren. Oder einfach hey zusammen, dein wir sind Nippen aus der Schweiz und ihr hört jetzt Radio Marabu. Others. gossip of others.